Lies jetzt die Aufgabe 4. Aufgabe 4. Alle meine Freunde treiben Sport. Die meisten spielen in einem Verein Fußball, manche auch Handball. Sie sehen gut aus und sind sehr stark. Das interessiert mich aber nicht. Zu viel Sport mag ich nämlich nicht. Ich möchte nur ein bisschen Sport machen, weil ich nicht so fit bin, mehr nicht. Deshalb fange ich morgen mit Federball an. Zweimal in der Woche je eine Stunde, das reicht. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Alle meine Freunde treiben Sport. Die meisten spielen in einem Verein Fußball, manche auch Handball. Sie sehen gut aus und sind sehr stark. Das interessiert mich aber nicht. Zu viel Sport mag ich nämlich nicht. Ich möchte nur ein bisschen Sport machen, weil ich nicht so fit bin, mehr nicht. Deshalb fange ich morgen mit Federball an. Zweimal in der Woche je eine Stunde, das reicht.